Ausnahmezustand in Georgien. Nach Armeniern, Aserbaidschanern, Litauen, Esten und Letten machen nun auch die sowjetischen Abchasen der Führung im Kreml zu schaffen. Diese Minderheit in der Sowjetrepublik Georgien fühlt sich schon lange unterdrückt. Der Konflikt trat offen und am Ende blutig zutage, als die Universität von Tiflis ihre Zweigstelle in der autonomen Region Abchasien von Angehörigen dieser Minorität weitgehend freihalten wollte. Zusammenstöße zwischen den Volksgruppen haben inzwischen 16 Todesopfer und 200 Verletzte gefordert. Die Behörden reagierten mit dem Ausnahmerecht. Hermann Krause. Entzündet hatte sich dieser schon seit Jahren schwelender Konflikt an dem Versuch, in der Hauptstadt Suchumi eine Zweigstelle der Universität Tbilisi einzurichten. Dabei kam es zu ersten Ausschreitungen, später sollen dann Jugendbanden über die abchasische Bevölkerung hergefallen sein. Die Abchasier sind sunnitische Moslems und in ihrer autonomen Republik gegenüber den christlichen Georgiern in der Minderheit. Immer wieder war es in den letzten Jahren zu Konflikten gekommen. Da sich die Abchasier von den Georgiern unterdrückt fühlten, forderten diese den Anschluss ihres Gebietes an die Russische Föderation, was die Georgier wiederum nicht akzeptieren wollten. Bei den jetzigen Unruhen kam es zu einer Unterbrechung des Flug- und Autoverkehrs. Ferienreisende, die nach Suchumi ans Schwarze Meer wollten, werden umgeleitet oder zurückgeschickt. Urlauber verlassen, so berichtet TASS, scharenweise das Land. Hinzu kommt noch ein Streik der Eisenbahner, sodass Tausende von Reisenden in Zügen festsaßen und auf Busse warteten. Um weitere gewalttätige Ausschreitungen zu verhindern, wurden 3000 Soldaten der Eingreiftruppe des Innenministeriums nach Abchasien verlegt. Nach Aussagen von TASS sorgen sie zurzeit für Ruhe und Ordnung. Verstöße gegen den Ausnahmezustand würden mit aller Strenge bestraft. Bis in die 80er Jahre gab es in der Sowjetunion offiziell ebenso wenig Streit zwischen den Nationalitäten, wie es Streiks in der Industrie geben durfte. Die Begründung war immer gleich: Im Sozialismus gibt es dafür keine soziale Basis. Verschiedene Nationalitäten geben im Miteinander freier Werktätiger keinerlei Konfliktstoff her. Und Werktätige, denen die Fabriken gehören, würden bei jedem Streik sich selber schaden. Das war die offizielle Sprachregelung. Die Politik von Umgestaltung und Offenheit hat mit solchen ideologischen Plattitüden aufgeräumt, aber dabei umso mehr Konflikte der verleugneten Art geerntet. Generalsekretär Gorbatschow steht unter Druck. Nationale und soziale Spannungen gefährden die Perestroika. Hermann Krause kommentiert. Die Zentrale in Moskau ist bemüht, den Flächenbrand zu löschen, sichert den Zechen Selbstständigkeit im Ein- und Verkauf zu. Das marode Plansystem hat abgewirtschaftet, doch wie lange wird es dauern, bis sich neue Mechanismen durchgesetzt haben? Abgewirtschaftet hat auch die Partei. Die Wut der Kumpel richtet sich ja auch gegen die lokalen Parteigrößen, die nach wie vor Privilegien genießen. In seiner letzten Rede in Leningrad mahnte Gorbatschow noch einmal die Genossen, nicht hinter der gesellschaftlichen Entwicklung hinterherzuhinken, doch es war eher ein verzweifelter Versuch, längst verlorenes Terrain zurückzuerobern. Nicht nur die Macht des Generalsekretärs zerbröckelt, sondern die Macht und Autorität der Zentrale in Moskau überhaupt. Die KPdSU steht am Pranger. Wie wird sie reagieren? Werden sich die Betonköpfe durchsetzen und einen konservativen Weg einschlagen? Zurzeit deutet nichts darauf hin. Die Verhandlungskommission vor Ort bemüht sich, den Bergleuten so weitgehende Zugeständnisse wie möglich zu machen. Das wird andere Arbeiter in anderen Teilen des Landes, die unter ähnlich bedrückenden Verhältnissen leben, auf den Plan rufen. Die Perestroika läuft aus dem Ruder. Mit einem langsamen Tempo gibt sich die Bevölkerung nicht mehr zufrieden. Nur der Weg nach vorne bleibt Michail Gorbatschow. Radikale Einschnitte in das Wirtschaftssystem, wie es die Arbeiter fordern, sind schmerzhafter, aber wirkungsvoller als ein sich lange dahinschleppender Perestroika-Versuch. Kandidatur steht fest. Der polnische Parteichef Jaruzelski hatte bis zuletzt offenkundig Zweifel, ob die Mehrheit der Polen in ihm eine Integrationsfigur sieht. Und diese Mehrheit hat im polnischen Parlament seit einigen Wochen ja ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Jetzt hat Jaruzelski seine Bedenken aufgegeben. Bei der für morgen angesetzten Wahl des Staatspräsidenten wird er kandidieren. Und zwar nur er allein. Aus Warschau, Reinhold Vetter. Während einer Sitzung der PVAP-Fraktion im polnischen Parlament begründete der General dies mit dem Hinweis auf die starke Unterstützung, die ihm in den Parteien der bisherigen Regierungskoalition entgegengebracht werde. Ursprünglich hatte er ja schon eine Verzichtserklärung abgegeben, war aber dann vom Zentralkomitee der PVAP Ende Juni aufgefordert worden, diese Position noch einmal zu überdenken. Seine damalige Begründung lautete: Er sei in den Augen der Bevölkerung immer noch der General des Kriegsrechts von 1981 und deshalb könne ein Präsident Jaruzelski der nationalen Verständigung im Wege stehen. In der Tat gilt er bis heute bei vielen Menschen hierzulande als jener Mann mit der dunklen Brille, der 1981 die Panzer losschickte. Nur eine Minderheit nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass Jaruzelski inzwischen zu einem Befürworter vorsichtiger Reformen geworden ist. Der runde Tisch wäre ohne sein Einverständnis kaum möglich gewesen. Jaruzelski drohte sogar mit seinem Rücktritt vom Amt des ersten Sekretärs, als eine Mehrheit im Zentralkomitee der PVAP die Wiederzulassung der Solidarität blockieren wollte. Jaruzelski war immer jemand, für den die Erhaltung und die Souveränität des polnischen Staates an erster Stelle stand. Natürlich des sozialistischen Staates, der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Aber Kampagnen für die Ideologie dieses Staates hat er meistens nur halbherzig betrieben. Die im westsibirischen Kohlerevier streikenden Bergleute haben nach Angaben der Moskauer Regierungszeitung Izvestia heute erste Erfolge erzielt. Für das gesamte Gebiet habe man sich in einer ersten Verhandlungsrunde zwischen Partei- und Regierungsvertretern und dem Streikkomitee auf ein zusätzliches Entgelt für Spät- und Nachtschichten und einen längeren Urlaub geeinigt, hieß es in dem Zeitungsbericht. Außerdem sollen die Kohlepreise verdoppelt werden. Auf eine Unterbrechung des Arbeitskampfes der mehr als 150.000 Bergarbeiter hätten sich die beiden Parteien allerdings noch nicht einigen können. Über den Ausstand der Bergarbeiter in der Ukraine liegen noch keine Verhandlungsergebnisse vor. Unterdessen haben die Abgeordneten des Obersten Sowjet in Moskau mit der Debatte des Entwurfs für ein Streikgesetz begonnen. Bei den blutigen Zusammenstößen zwischen Abchasen und Georgiern in der autonomen Sowjetrepublik Abchasien hat sich die Zahl der Toten auf 16 erhöht. Das teilte heute ein Sprecher des Moskauer Innenministeriums mit. Er bezeichnete die Lage als weiterhin kritisch. Über Teile der in Georgien liegenden autonomen Republik wurde inzwischen der Ausnahmezustand verhängt. Die Streitkräfte sind um 3000 Mann verstärkt worden. Der Sozialismus darf nach Ansicht des tschechoslowakischen Ministerpräsidenten Adamec nicht als ein fertiges und für alle Zeiten geltendes Dogma verstanden werden. Die wirkliche Treue zu den Idealen des Sozialismus verlange, die Aufmerksamkeit von der Vergangenheit abzuwenden und nach den Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Zukunft zu suchen, erklärte Adamec heute in einer Rede vor Spitzenpolitikern in Temelin bei Budweis. Der tschechoslowakische Ministerpräsident erklärte ferner, die CSSR müsse sich den Anforderungen des westeuropäischen Marktes stellen und ihren Platz in Europa suchen. Es sei notwendig, den Wettbewerb mit entwickelten Staaten aufzunehmen. Der polnische Staats- und Parteichef Jaruzelski will sich morgen im Parlament der Wahl für das mit neuen Vollmachten ausgestattete Amt des Präsidenten stellen. Er begründete seine Entscheidung damit, dass Kontinuität und Stabilität in der Staatsführung gewahrt werden sollten. Für seine Kandidatur sprechen auch außenpolitische Aspekte. Jaruzelski sagte, es würde seiner Pflicht als Politiker und Soldat zuwiderlaufen, wenn er sich der Verantwortung entzöge. Für den Fall eines Scheiterns ersuchte er die Parlamentarier der Kommunistischen Partei, für Innenminister Kiszczak zu stimmen. Im oberschlesischen Industrierevier sind heute die Bus- und Straßenbahnfahrer in einen Streik getreten. Sie verlangen höhere Löhne. In der gesamten Region, in der fast 4 Millionen Menschen leben, kam der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen. Bereits im Juni hatten Angestellte der öffentlichen Verkehrsbetriebe in mehreren polnischen Städten mit Arbeitsniederlegungen Lohnerhöhungen von bis zu 100% erzwungen. Daraufhin hatte die Regierung in Warschau bis zum 1. August einen Lohn- und Preisstopp verhängt. Bundesernährungsminister Kichler hat sich für sofortige Lebensmittellieferungen an Polen ausgesprochen. Mit 150.000 Tonnen Rindfleisch und 10 Millionen Tonnen Getreide aus den Lagerhäusern der Europäischen Gemeinschaft könne der Nahrungsmittelknappheit in Polen abgeholfen werden, sagte Kichler gegenüber der Bild-Zeitung. Aus der laufenden Produktion der EG könnten auch Milcherzeugnisse und Zucker nach Polen geliefert werden. Wenn es gar nicht anders ginge, sollten die Nahrungsmittelsendungen kostenlos erfolgen, unterstrich der CSU-Politiker. Künftig müsse die polnische Landwirtschaft aber eine effektive Selbstversorgung auf die Beine stellen. Dazu sei es erforderlich, dass der Westen mit Know-how in Ausbildung und Technik helfe. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Bei den Genfer Verhandlungen über ein weltweites Verbot chemischer Waffen haben die USA und die Sowjetunion nach amerikanischer Darstellung in einigen Kernbereichen eine grundsätzliche Übereinstimmung erzielt. Die Ergebnisse der jüngsten Verhandlungsrunde am Rande der UNO-Abrüstungskonferenz seien besser als erwartet, verlautete heute aus dem Außenministerium in Washington. Ähnlich äußerte sich in Genf der amerikanische Chefunterhändler Friedersdorf, der allerdings betonte, dass bis zu einem unterschriftsreifen Abkommen noch ein langer Weg zurückzulegen sei. Nach beiden Angaben betreffen die Einigungen überraschende Verdachtskontrollen in Fabriken sowie den Fahrplan und das Verfahren bei der Vernichtung chemischer Waffen. Die streikenden Bergarbeiter im westsibirischen Kohlerevier Kuzbass haben den Aufruf des Streikkomitees abgelehnt, nach ersten Zugeständnissen der sowjetischen Regierung die Arbeit wieder aufzunehmen. Wie das Fernsehen in Moskau am Abend berichtete, beschlossen die Kumpel, den Arbeitskampf fortzusetzen. Zuvor hatten sich nach offiziellen Angaben Regierungsvertreter und Streikführer zunächst auf eine bessere Versorgung, höhere Löhne und mehr Selbstständigkeit für die Gruben geeinigt. Der Ausstand der Bergarbeiter im Donezbecken in der Ukraine hat sich unterdessen ausgeweitet. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, dort würden inzwischen 39 Zechen bestreikt. In beiden Kohlerevieren fordern die Bergleute nach dem Fernsehbericht insbesondere die finanzielle Autonomie der Minen. Das Ausbleiben der Kohlelieferungen droht nach Angaben von TASS für die sowjetische metallverarbeitende Industrie und die Energiewirtschaft zu einer schweren Belastung zu werden. Streiks dürfte es in einem Land, in dem die Arbeiter über die Produktionsmittel verfügen sollen, eigentlich ja nicht geben. Im Zeichen von Glasnost und Perestroika protestieren die Menschen in der Sowjetunion zunehmend dagegen, dass der klassenkämpferische Anspruch der vergangenen 7 Jahrzehnte mit der sozialistischen Realität nicht übereinstimmt. Dies gilt ebenso für die streikenden Arbeiter in Sibirien wie für nationale Minderheiten, die sich, sei es in Georgien oder in Aserbaidschan, gegen die Umklammerung der Mehrheit auflehnen. Hermann Krause fasst die Entwicklung der Streiks sowie den Versuch der Regierung zusammen, erstmals das Recht der Arbeiter auf Ausstand festzuschreiben. Bewegende Bilder zeigte das sowjetische Fernsehen heute Abend in seiner Nachrichtensendung Vremya. Tausende von Bergarbeitern, rußgeschwärzt in Arbeitskleidung, die Helme noch auf dem Kopfe oder mit freiem Oberkörper in gleißender Sonne sitzen. Originalton des Reporters. Vor 5 Stunden war das Politbüromitglied Siljunkov hier in Prokofjew. Jetzt findet ein Treffen der Leiter der Streikkomitees statt. Frage an die Bergleute, unter welchen Voraussetzungen würden sie aufhören zu streiken? Antwort der Kumpel, wenn unsere Forderungen erfüllt werden, aber im Moment haben wir noch keine Informationen. Zusagen gegenüber, dass die Zechen selbstständig werden, zeigt man sich misstrauisch. Frage des Reporters, würden Sie den Streik beenden, wenn der oberste Sowjet eine Garantie abgebe? Alles ist möglich, aber die Probleme, die uns hier betreffen, gehen das ganze Land an. Der nächste Filmbericht aus dem Donezbecken dann ähnliche Bilder. Auch hier ernste Gesichter, diskutierende Menschen, eine angespannte Atmosphäre. Warum sind die Probleme nicht vorher gelöst worden, fragt ein Streikleiter. Unsere Schachtanlagen sind unrentabel, sie verfügen über wenig Geld. Aber an unseren Forderungen halten wir fest. Am späten Abend dann meldet TASS die erste Einigung im Donezbecken, wo mittlerweile 39 Gruben in den Ausstand getreten sind. Nach nächtelangen Verhandlungen, so der stellvertretende Kohleminister Alexander Fison, habe man eine Übereinkunft erzielen können. Eine Verlängerung des Urlaubs, Änderung der Arbeitszeit und höhere Nachtschicht- und Gefahrenzulagen wurden zugebilligt. Währenddessen scheint die Regierungskommission, die von Politbüromitglied Siljunkov geleitet wird, nicht ganz so erfolgreich zu sein. Die Probleme sind äußerst kompliziert, erklärte Siljunkov. Die Leute hier im Kusnetzbecken haben verständlicherweise die Geduld verloren. Laut TASS hat das regionale Streikkomitee den Kumpeln empfohlen, heute mit der dritten Schicht die Arbeit wieder aufzunehmen. Wie die Arbeiter darauf reagieren werden, steht zur Stunde nicht fest. Angeblich aber hat noch eine weitere Stadt, nämlich Moiski, den Streik beendet. Bisher sind laut TASS in der gesamten Zeit 1,8 Millionen Tonnen Kohle weniger gefördert worden. Mittlerweile zeigen die Streiks, so ein Referent im Kohlenministerium, Wirkung. Im Hüttenwesen herrsche eine Notlagensituation. Statt 7.000 Waggons seien in den vergangenen Tagen nur 2.600 Waggons mit Kohle an die Eisenhütten geliefert worden. Auf besonderen Wunsch von Ministerpräsident Ryschkow haben heute die Abgeordneten des Obersten Sowjet hier in Moskau vordringlich mit der Debatte eines Entwurfs für ein Streikgesetz begonnen. Wie TASS mitteilt, habe Rischkow das Parlament auf die akute Notlage aufmerksam gemacht und den Rechtsausschuss gebeten, die Arbeit an diesem Gesetzentwurf vorzuziehen. In der Sowjetunion existiert bisher kein Streikgesetz. Zu den Zusammenstößen zwischen Georgiern und Abchasen erreichte uns ein weiterer Bericht von Hermann Krause. Die Situation in der in Georgien gelegenen autonomen Republik Abchasien hat sich in den letzten 48 Stunden derart zugespitzt, dass über Teile des Landes der Ausnahmezustand verhängt werden musste. Bisher sind 16 Tote bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Abchasen und Georgiern zu beklagen und mehr als 200 Verletzte. Ein Sprecher des georgischen Außenministeriums bezeichnete die Lage als äußerst ernst. Entzündet hatte sich dieser schon seit Jahren schwelender Konflikt an dem Versuch, in der Hauptstadt Suchumi eine Zweigstelle der Universität Tbilisi einzurichten. Dabei kam es zu ersten Ausschreitungen, später sollen dann Jugendbanden über die abchasische Bevölkerung hergefallen sein. Die Abchasier sind sunnitische Moslems und in ihrer autonomen Republik gegenüber den christlichen Georgiern in der Minderheit. Immer wieder war es in den letzten Jahren zu Konflikten gekommen. Da sich die Abchasier von den Georgiern unterdrückt fühlten, forderten diese den Anschluss ihres Gebietes an die Russische Föderation, was die Georgier wiederum nicht akzeptieren wollten. Bei den jetzigen Unruhen kam es zu einer Unterbrechung des Flug- und Autoverkehrs. Ferienreisende, die nach Suchumi ans Schwarze Meer wollten, werden umgeleitet oder zurückgeschickt. Urlauber verlassen, so berichtet TASS, scharenweise das Land, hinzu kommt noch ein Streik der Eisenbahner, sodass Tausende von Reisenden in Zügen festsaßen und auf Busse warteten. Um weitere gewalttätige Ausschreitungen zu verhindern, wurden 3000 Soldaten der Eingreiftruppe des Innenministeriums nach Abchasien verlegt. Nach Aussagen von TASS sorgen sie zurzeit für Ruhe und Ordnung. Verstöße gegen den Ausnahmezustand würden mit aller Strenge bestraft. Wenn das Parlament morgen in Warschau erstmals einen Staatspräsidenten wählt, dann wird von dem Mann im höchsten Staatsamt auch die Fähigkeit des Ausgleichs zwischen den Massen der Unzufriedenen und der Minderheit der Herrschenden in Polen erwartet werden. In diesem Zusammenhang warnte er indirekt vor einem harten Durchgreifen der Behörden. Gorbatschow wies auf Bestrebungen oppositioneller Gruppen hin, den Streik der Bergleute ins Abseits zu führen. Die Arbeiter hätten diesen Bemühungen zwar eine Abfuhr erteilt, doch dürfe man die Situation nicht unterschätzen. Die Verhandlungen mit dem Streikkomitee in Westsibirien verlaufen nach den Worten des Kreml-Chefs insgesamt konstruktiv. Der Arbeitskampf dauere jedoch wegen Differenzen über Probleme an, die nicht sofort gelöst werden könnten. Er verwies auf Zusicherungen von Partei und Regierung, dass alle im Kuspass vereinbarten Regelungen auch für die anderen Bergbauregionen gelten sollten. Die Streiks im ukrainischen Donbassgebiet haben sich unterdessen weiter ausgedehnt. Der aus diesem Revier stammende Abgeordnete Saunin erklärte vor dem obersten Sowjet in Moskau, inzwischen hätten sich 58 Gruben dem Aufstand angeschlossen. In der autonomen Sowjetrepublik Abchasien dauern die ethnischen Unruhen an. Bei den Zusammenstößen zwischen muslimischen Abchasen und christlichen Georgiern sind nach jüngsten Angaben der amtlichen Moskauer Nachrichtenagentur TASS bisher 20 Menschen getötet und über 200 verletzt worden. Wie TASS weiter berichtet, setzten beide Seiten erneut Schusswaffen ein. Über Abchasien, das zur georgischen Sowjetrepublik gehört, seien Sonderregelungen verhängt worden, zu denen auch eine Ausgangssperre gehöre. Aufgebrachte Volksmengen seien erneut gegen Abteilungen des sowjetischen Innenministeriums vorgegangen. Außerdem habe es Überfälle auf Polizeiposten gegeben, um Waffen zu erbeuten. Die amerikanische Regierung hat ihre strengen Regeln für den Export militärisch sensibler Technologie in Länder Osteuropas gelockert. Handelsminister Mosbacher erläuterte in einem heute in Washington veröffentlichten Interview, die Liberalisierung gelte für die Ausfuhr zahlreicher Personalcomputer in die Sowjetunion und andere kommunistische Staaten. Vergleichbare Computer könnten diese Länder schon jetzt aus Taiwan, Singapur, Indien oder Brasilien beziehen. Die neue Regelung solle den amerikanischen Unternehmen breitere Exportmöglichkeiten eröffnen. Die polnische Nationalversammlung wird am Nachmittag in Warschau den neuen Präsidenten wählen, dessen Amt mit erweiterten Vollmachten ausgestattet ist. Am Vortag hatte sich Staats- und Parteichef Jaruzelski doch zur Kandidatur bereit erklärt. Ursprünglich hatte Jaruzelski Innenminister Kiszczak vorgeschlagen. Die Wahl erfolgt in namentlicher Abstimmung. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff hält die Pläne der Sozialdemokraten für höhere Energiesteuern und neue Umweltabgaben in Ansätzen für diskutabel. Das Konzept der SPD-Kommission Fortschritt 90 sei aber bisher nur ein Bruchstück, kritisierte Lambsdorff heute früh im Deutschlandfunk. Viele Fragen und vor allem die Finanzierung seien nicht geklärt. Wenn die Sozialdemokraten ein realistisches Finanzkonzept für ihr Programm vorlegten, könne man über einige der Vorschläge reden, meinte der FDP-Chef. Es drohe eine echte Gefahr der Schwächung der Führungsrolle der Kommunistischen Partei in der Gesellschaft, verkündete gestern Nacht der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow vor dem Zentralkomitee der KPdSU. Er interpretierte den Streik von mehr als 150.000 Bergleuten in Westsibirien und der Ukraine als die akuteste Form der Kritik und der Unzufriedenheit an seiner Partei. Diese Streiks, aber auch die gewaltförmig ausgetragenen Nationalitätenkonflikte bringen die Reformpolitik zunehmend in Bedrängnis. In Abchasien halten die Auseinandersetzungen offenbar unvermindert an. Aus Moskau, Hermann Krause. Die Situation in der autonomen Abchasischen Republik hat sich in den letzten 24 Stunden keineswegs entspannt. Obwohl die Sicherheitstruppen des Inneren bemüht sind, die Ordnung aufrechtzuerhalten, ist es zu Zwischenfällen gekommen. So berichtet die Nachrichtenagentur TASS von Überfällen ganzer Banden auf Privatpersonen, aber auch auf die Milizionäre und die Einheiten des Inneren. In der Nacht wurde ein Polizist mit einem Jagdgewehr erschossen. Insgesamt hat sich damit die Zahl der Getöteten auf 18 erhöht. In der abchasischen Hauptstadt Suchumi eröffneten unbekannte Täter das Feuer auf ein Verkehrsflugzeug, wobei aber niemand verletzt wurde. Gruppen von mehr als 100 Mann überfielen Polizeistationen, um Waffen zu erbeuten. Die schweren Ausschreitungen haben in Suchumi den Straßenverkehr lahmgelegt. Die meisten Industriebetriebe arbeiten nicht mehr. Zeitungen erscheinen schon seit 2 Tagen, keine mehr, erklärt TASS. In der heutigen Pravda schildert ein Reporter die Situation wie folgt. Die Menschen in Abchasien sind wie betäubt. Kein Busfahrer traut sich mehr über Land zu fahren. Einer ihrer Kollegen wurde willkürlich erschossen. Die Banden fragen gar nicht mehr nach der Nationalität, sondern schießen einfach los. Alle setzen große Hoffnungen in die Sicherheitskräfte, aber die können nicht überall sein, heißt es. Auf einer Brücke des Flusses Ingevi kam es zu einem Kampf zwischen den bewaffneten Rowdies und den Ordnungskräften. Auf unverständliche Weise seien nationale Gefühle von bestimmten Gruppen angeheizt worden, meint der Pravda-Reporter. Tausende von Urlaubern, die nach Suchumi reisen wollten, würden wieder zurückgeschickt, ebenso die Kinder, die in den Pionierlagern in dieser Gegend am Schwarzen Meer unterwegs waren. 18 Kilogramm Sprengstoff und über 140 Waffen sind bisher sichergestellt worden. Dennoch hat sich der oberste Sowjet veranlasst gesehen, in der letzten Nacht den Ausnahmezustand zu verhängen. Erste Engpässe in der Lebensmittelversorgung werden gemeldet. Moskau. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat ein hartes Durchgreifen angedeutet für den Fall, dass sich der Streik von mehr als 150.000 Bergarbeitern in Sibirien und in der Ukraine fortsetzen oder ausweiten sollte. Vor dem obersten Sowjet sagte Gorbatschow heute, es könnte die Notwendigkeit wachsen, nach, wie er formulierte, anderen Varianten zur Lösung des Problems zu suchen. Man dürfe der Entwicklung nicht tatenlos zusehen, zumal es Aufrufe an die Eisenbahner der UdSSR gebe, sich vom 1. August an dem Ausstand anzuschließen. Unterdessen hat sich der Arbeitskampf im ukrainischen Donbass-Revier weiter ausgedehnt. Dem Streik haben sich 58 Gruben angeschlossen. Nach unbestätigten Berichten sollen auch Bergleute im kasachischen Karaganda in den Ausstand getreten sein. Während die absolute Mehrheit dieser Organisationen für Perestroika und Demokratisierung eintrete, dürfe man jedoch einige antisozialistisch eingestellte Elemente nicht gewähren lassen. Ob er damit auch die auf der parallelen Kundgebung erhobenen Forderungen meint, muss offen bleiben. Während ein Redner dort für einen Gegenparteitag eintrat und dazu aufrief, Sowjets von unten zu bilden, befürworteten andere ein behutsameres Vorgehen. So wurde der Zusammenschluss zu unabhängigen Gruppen innerhalb der Partei empfohlen und deren gemeinsames Vorgehen mit den informellen Gruppen außerhalb der Partei. Erst auf diese Weise könne man Macht und Einfluss gewinnen. Der Deputierte Stankiewicz warnte davor, jedes Parteimitglied gleich fertig zu machen. Es sei wichtig, dass so viele anständige Leute wie möglich in der Partei blieben. Die Eskalation des Hasses müsse gestoppt, das Abgleiten des Landes in den Bürgerkrieg verhindert werden. Der von Gorbatschow genannte vorgezogene Termin für den nächsten Parteitag, er nannte den Herbst 1990, dürfte den meisten aber noch immer als zu spät erscheinen. Größerer Zustimmung kann sich Gorbatschow bei dem sicher sein, was er über die stockende Wirtschaftsreform zu sagen hatte. Die Bergleute des Kusbass hätten sich mehrfach an verschiedene Verwaltungsorgane gewandt, so Gorbatschow, und über die unzulängliche Verwirklichung der Wirtschaftsreform beschwert. Sie hätten jedoch weder Verständnis noch Unterstützung gefunden. Positiv äußerte sich Gorbatschow dann zu der wohl wichtigsten Forderung der Kumpel, selbstständig zu wirtschaften und die Möglichkeit zu erhalten, selbst Mittel zur Lösung ihrer so wörtlich dramatischen sozialen Probleme zu verdienen. Das zweite große Problem neben der Verschlechterung der Wirtschaftslage lässt dem Reformer Gorbatschow ebenfalls keine Ruhe. Im Gegenteil, an allen Ecken und Enden der Union brechen neue Nationalitätenkonflikte auf und der Ordnungsmacht fällt es immer schwerer, sie einzudämmen. Bei den jüngsten blutigen Unruhen in der autonomen Sowjetrepublik Abchasien wurden sogar Einheiten der Sondertruppen angegriffen, machten bewaffnete Abchasier und Georgier regelrecht Jagd aufeinander. Bürgerkriegsähnliche Zustände, berichtet Hermann Krause aus Moskau. Die Situation in der autonomen Abchasischen Republik hat sich in den letzten 24 Stunden keineswegs entspannt. Obwohl die Sicherheitstruppen des Inneren bemüht sind, die Ordnung aufrechtzuerhalten, ist es zu Zwischenfällen gekommen. So berichtet die Nachrichtenagentur TASS von Überfällen ganzer Banden auf Privatpersonen, aber auch auf die Milizionäre und die Einheiten des Inneren. In der Nacht wurde ein Polizist mit einem Jagdgewehr erschossen. Insgesamt hat sich damit die Zahl der Getöteten auf 18 erhöht. In der abchasischen Hauptstadt Suchumi eröffneten unbekannte Täter das Feuer auf ein Verkehrsflugzeug, wobei aber niemand verletzt wurde. Gruppen von mehr als 100 Mann überfielen Polizeistationen, um Waffen zu erbeuten. Die schweren Ausschreitungen haben in Suchumi den Straßenverkehr lahmgelegt. Die meisten Industriebetriebe arbeiten nicht mehr. Zeitungen erscheinen schon seit 2 Tagen, keine mehr, erklärt TASS. In der heutigen Pravda schildert ein Reporter die Situation wie folgt. Die Menschen in Abchasien sind wie betäubt. Kein Busfahrer traut sich mehr über Land zu fahren. Einer ihrer Kollegen wurde willkürlich erschossen. Die Banden fragen gar nicht mehr nach der Nationalität, sondern schießen einfach los. Alle setzen große Hoffnungen in die Sicherheitskräfte, aber die können nicht überall sein, heißt es. Auf einer Brücke des Flusses Ingevi kam es zu einem Kampf zwischen den bewaffneten Raudis und den Ordnungskräften. Auf unverständliche Weise seien nationale Gefühle von bestimmten Gruppen angeheizt worden, meint der Pravda-Reporter. Tausende von Urlaubern, die nach Suchumi reisen wollten, würden wieder zurückgeschickt, ebenso die Kinder, die in den Pionierlagern in dieser Gegend am Schwarzen Meer unterwegs waren. 18 Kilogramm Sprengstoff und über 140 Waffen sind bisher sichergestellt worden. Dennoch hat sich der oberste Sowjet veranlasst gesehen, in der letzten Nacht den Ausnahmezustand zu verhängen. Erste Engpässe in der Lebensmittelversorgung werden gemeldet. Der stellvertretende Innenminister der Sowjetunion erklärte, dass alles Notwendige zur Aufrechterhaltung der Ordnung getan werde. Seinen Aussagen nach sind auch die Zugverbindungen außer Betrieb, da Gleise demontiert wurden, die mittlerweile aber wieder hergestellt sind. Mehrere Züge hätten sich angesammelt. Ein Eisenbahnknotenpunkt ist zurzeit immer noch lahmgelegt. Alarmstimmung offenbar in Moskau. Gorbatschow mit dem Rücken wohl zur Wand. Endgültig die Kumpels, ob in Westsibirien oder der Ukraine, streiken weiter. Die Sache weitet sich eher noch aus, trotz der Erfüllung erster Forderungen der Streikenden. Die Sache fängt an, höchst ungemütlich zu werden. Der Kreml-Chef nimmt deutlich Stellung. Aber wie hat er es gemeint? Aus Moskau Hermann Krause. Gesagt hat, hört sich durchaus bedrohlich an. Er hat einige Formulierungen gebraucht, die nicht ganz konkret waren, aber die doch zeigen, dass man wohl auch einen anderen Kurs einschlagen will. Er hat zum Beispiel gesagt, das Zentralkomitee, der Oberste Sowjet und die Regierung müsse nach anderen Varianten zur Lösung des Problems suchen, wenn es denn nicht mehr weitergehen könne. So. Das Land kann nämlich in eine Lage geraten, und nun zitiere ich, in der überlegt werden muss, welche Formen angewandt werden müssen, damit uns die Situation nicht entgleitet. Gorbatschow sagte, man müsse zwar einen kühlen Kopf bewahren, aber man dürfe nicht tatenlos zusehen. Und dann wies er auch noch auf etwas anderes hin, dass nämlich ab dem 1. August wohl auch die Eisenbahner in den Ausstand treten könnten, denn es gibt einen Aufruf an die Eisenbahner des Landes, sich dem Streik der Bergbahner.